Hallo zusammen, hier ist der Oboman vom Umwomukum Podcast. Ich darf euch heute ein weiteres Adventstürchen aufmachen. Freue mich, dass ich eingeladen worden bin dazu und mache das sehr gerne. Wie ihr vielleicht wisst, kommt im Umwomukum ja unter anderem vor die vielen Orte, an denen wir gelebt haben, die vielen Umzüge, die wir unternommen haben. Und ein großes Thema immer wieder ist unsere Zeit in Südafrika, in Kapstadt, wo wir gewohnt haben, circa 5 Jahre lang. Und ich wollte euch heute mal darüber berichten, wie ist das so, Weihnachten in Südafrika, Weihnachten in Kapstadt. Man muss wissen, das ist ungefähr 30 Jahre her. Also meine Erinnerungen sind jetzt 30 Jahre alt und vielleicht auch nicht mehr ganz so frisch. Und wenn dann diese Folge gesendet worden ist, kurz danach werden wir nach langer, langer Zeit tatsächlich Urlaub in Kapstadt und in Südafrika machen. Und vielleicht gibt es ja dann irgendwann noch ein Update, wie das jetzt heutzutage so Weihnachten ist. Ja, Weihnachten, man muss wissen, in Kapstadt ist eine sehr, ja, vom Stadtbild her europäisch geprägte Stadt. Es sind ja vor vielen Jahrhunderten weiße Siedler in Südafrika angelangt, die Engländer und die Niederländer. Und mittlerweile sind ja sämtliche Nationen dort vorhanden. Das ganze Stadtbild ist aber hauptsächlich eben europäisch geprägt und so ist es auch mit Weihnachten. Der einzige und wirklich große Unterschied ist das Wetter. Denn auf der Südhalbkugel haben wir zu dieser Zeit Hochsommer. Das ist genau anders wie rum wie bei uns, aber Dezember ist Hochsommer. Und in Deutschland oder in Europa sind wir ja Winter gewohnt. Bezeichnenderweise zum Zeitpunkt dieser Aufnahme fällt heute hier gerade im Allgäu die erste Schnee, die ersten dicken Schneeflocken. Und so sind wir hier Weihnachten gewohnt, auch in Nordamerika. Weihnachten ist kalt, es ist dunkel und es hat Schnee. Nun, in Südafrika ist das eben anders. Wir haben Hochsommer und es fühlt sich eben erstmal nicht nach Weihnachten an, was das Wetter betrifft. Es ist wirklich 30 Grad heiß, man ist tagsüber am Strand, wenn man Zeit hat, oder im Pool. Man läuft mit kurzen Hosen rum, mit Sandalen, mit T-Shirt und die Sonne scheint mindestens bis 9 Uhr, halb 10 Uhr abends. Und da lässt sich, wenn wir das so gewohnt sind, erstmal nicht so Weihnachtsstimmung aufkommen. Anders, interessanterweise, ist es in den Geschäften. Wenn man so in der Innenstadt spazieren geht und die Schaufenster betrachtet, dort ist alles klassisch geschmückt mit Schlitten, mit Nikoläusen und vor allem mit Schnee. Es sind Schneeflocken auf den Schaufensterscheiben. Die Schaufensterpuppen, die Nikoläuse und so weiter haben alle Schneehäubchen drauf. Alles glitzert und funkelt. Überall sind Sterne. Also diese europäische Tradition gibt es dort auch. Und ich habe mich immer gefragt, wieso machen die das? Ein Südafrikaner, der vielleicht noch nirgendwo in einer kälteren Region der Welt war, der hat vielleicht überhaupt noch nie Schnee gesehen. Trotzdem, Schnee, das ist der vorherrschende Stadtbild, allerdings immer nur künstlich. Das fand ich also schon sehr bemerkenswert. Im Hintergrund hört ihr übrigens einen typisch südafrikanischen Gospelchor. Er ist aus Soweto, das ist ein Township aus Johannesburg. Die Musik hat mir immer sehr gut gefallen und auch diese Musik herrscht vor am Weihnachten. Überall stehen Chöre am Straßenrand und singen. Wie gesagt, es ist schön warm. Wir hatten 2 kleine Kinder und wollten natürlich schon Weihnachten feiern, wie wir es aus Deutschland gewohnt sind. Und eine große Schwierigkeit war, einen Tannenbaum zu bekommen. Denn in Kapstadt gibt es keine Tannen- und Fichtenwälder. Wenn überhaupt, dann stehen ein paar Pinien rum. Es gibt Palmen, es gibt Hibiskussträucher. Aber eben diese Tradition der Weihnachtsbäume, die man sich irgendwo von einem Schlag holen kann oder vor einem Supermarkt kauft, gibt es gar nicht. Aber wir wollten eigentlich unbedingt unseren echten Tannenbaum haben. Ich bin da so lange rumgefahren, habe nichts gefunden, um dann letztendlich bei einem Blumengeschäft einen sehr großen Nadelholzzweig, ich weiß gar nicht mehr, welcher Baum es war, kam das von einer Pinie, weiß ich nicht. Also das war wirklich ein riesig großer Zweig, der zur Dekoration gedacht war. Und ich dachte mir, ja, hilft ja nichts, irgendwas muss ich ja nehmen. Nehme ich eben diesen großen Zweig mit vielen Nebenästen dran und eben Tannennadeln. Und dann stellen wir uns den ins Wohnzimmer und behängen den mit dem Weihnachtsschmuck, den wir ja von Deutschland mitgebracht haben. So haben wir es auch gemacht und hatten also dieses kärgliche Etwas. Was ich damals nicht wusste, ich hätte natürlich in irgendein Kaufhaus gehen können und einen künstlichen Tannenbaum kaufen. Das haben wohl die Südafrikaner alle, aber künstlicher Tannenbaum, das war damals für uns überhaupt gar keine Diskussion und es kam mir gar nicht in den Kopf, dass es so etwas gibt und dass man sowas kaufen könnte. Also hatten wir nun diesen echten und auch etwas leicht duftenden Tannenzweig als Tannenbaum. Und dann eben versucht, mit unseren Kindern tatsächlich Weihnachten zu feiern. Was eben schwierig ist, ist das Licht. Es ist wirklich lang hell, während hier in Europa es schon 4:30, 5 dunkel wird und man eben Heiligabend feiern kann. Es ist dort strahlende Sonne, es ist wirklich warm. Wir haben dann unser Haus abgedunkelt, dicke Vorhänge zugezogen und haben also irgendwie versucht, diese Stimmung, die wir gewohnt waren, dort mit hineinzubringen. Vom Essen her ist auch alles traditionell, da bekommt man alles, was man sonst zu Weihnachten essen möchte, an Geflügel, an Braten, das ist also kein großes Problem und so haben wir eben auf diese Art und Weise in diesem warmen und hellen Südafrika Weihnachten gefeiert. Musikalisch, ich habe ja an der Oper gearbeitet, gibt es auch eine Tradition, vor allem an Weihnachten, das kommt wohl von England her. Es wird am sogenannten Heiligabend, ach ja, der Heiligabend wird dort eher gar nicht so gefeiert, sondern die feiern Weihnachten wirklich am 25. Dezember, am ersten Weihnachtsfeiertag und am zweiten Weihnachtsfeiertag. Aber am Vorabend, am 24. gab es bei uns am Theater immer den Nussknacker von Tschaikowski. Das ist ein traditionelles Weihnachtsballett mit vielen Spielzeugen und eben auch diesem Nussknacker, ein ja auch traditionelles Weihnachtsspielzeug. Und der wird dann zum Leben erwacht und gibt natürlich viel Weihnachtsmusik, viel Glöckchen, wird man jetzt auch gleich im Hintergrund ein bisschen was hören, die Weihnachtsglöckchen. Wir hatten da immer zwei Vorstellungen, das ist ganz schön anstrengend, denn der Nussknacker dauert fast 3 Stunden, ist sehr schwer zu spielen und 2 Shows, eine am Vormittag, eine am frühen Nachmittag, sodass ich dann selber also auch erst so gegen 4:30, 5 Uhr zurückgekommen bin und dann haben wir eben in Ruhe versucht, diesen Heiligabend zu feiern. Auch kurios, in den Straßen von Kapstadt in der Innenstadt waren wir spazieren und da gibt es dann also auch so Kuriositäten wie ein rotes Cabrio, das da die Straße entlang fährt, auf dem Rücksitz, beziehungsweise nicht auf dem Sitz, sondern obendrauf auf der Karosserie ein Weihnachtsmann und links und rechts noch 2 mit Weihnachtsmann-Kostümen verkleidete junge, fesche, hübsche Damen als Begleitung und das alles eben bei 32 Grad Sonne. Also ich denke mal, dass das auch alles recht amerikanisiert ist dort. Und ja, Cabrio mit Weihnachtsmann sind alles Dinge, die wir hier nicht so kennen. Ja, dies soll euch einen kurzen Einblick geben, dass Weihnachten auf der Welt unterschiedlich sein kann, hauptsächlich des Wetters wegen. Ich habe auch nochmal wegen dem Wetter recherchiert, nachgeguckt, wie ist denn eigentlich das Wetter in Bethlehem zur Weihnachtszeit. Und auch dort gibt es keinen Schnee. Es ist zwar Winter da, aber die tiefsten Temperaturen sind plus 9 Grad und das kann so bis 19 Grad gehen. Also auch dort von der ursprünglichen Geburtsort kann der Schnee nicht herkommen. Es ist wohl tatsächlich etwas, was wir in Mitteleuropa und in Nordamerika kennen. Und von dort aus muss sich diese Weihnachtsschneetradition zu uns begeben haben. Und ja, selbst in Südafrika eben der Kunstschnee. Ich wünsche euch schöne Weihnachten mit Schnee oder ohne Schnee, wo auch immer ihr seid. Vielleicht wird ja der Podcast auch auf der Südhalbkugel gehört. Ich werde ihn auf der Südhalbkugel hören, über Internet, ja alles heutzutage kein Problem. Wünsche euch noch eine schöne Zeit, viel Erfolg auch noch mit eurem Adventskalender. Eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde, und ich habe gerne wieder gemacht. Macht's gut, liebe Grüße, der Oboman. Nebensprechen ist ein privater und kostenloser Podcast von Ralf Meyer. Weitere Informationen zu diesem Format, das Impressum und die Kontaktmöglichkeiten findet ihr unter www.nebensprechen.de.